Test of our time. We are affirming our deepest values and our closest friendships. America has valued friends. In der Bewährung der Zeit haben wir die tiefsten Werte, die engsten Freundschaften entwickelt. Amerika hat wertvolle Freunde, Verbündete. US-Präsident George Bush heute im Reichstag in einer bedeutenden Rede des Tenors: Amerika und Europa brauchen einander. Die neue Welt habe Erfolg, weil sie die Werte der Alten bewahre, das Angebot zur Partnerschaft. Zu Bushs Europareise in dieser Sendung mehrere Beiträge. Außerdem geht es um die deutsche Wachstumsdebatte, um den Kaschmir-Konflikt, um die weitere Handhabung des Falles Jamal Khashoggi. Und in unserer anschließenden Sendung Hintergrundpolitik sind die Wahlen in Kolumbien das Thema. Zunächst aber nach Berlin, George Bush vor dem Bundestag. Vielleicht keine historische, sicher aber eine bedeutende Rede. Dirk Müller fasst zusammen. Standing Ovations aller Fraktionen im Deutschen Bundestag für den Gast aus Amerika. Kurz nach 2 Uhr nachmittags betritt George Bush gemeinsam mit Bundestagspräsident Wolfgang Thierse das bis auf den letzten Platz gefüllte Plenum. In Ihrer aller Namen begrüße ich Sie, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, George W. Bush, Ihre Ehefrau Laura und Ihre gesamte Delegation. Ein herzlicher und freundlicher Empfang durch die deutschen Politiker, der erste Rede eines amerikanischen Präsidenten im Reichstag. George Bush setzt zunächst auf ein wenig Humor. Ich bin nervös gewesen, sagt er, als ich gehört habe, dass Sie alle aus den Ferien zurückgekommen sind. Das würde auch meinem Kongress nicht gefallen, also danke, dass Sie gekommen sind. Dann wird es ernst. Der Staatschef beschwört den politischen und militärischen Zusammenhalt der westlichen Verbündeten, gerade auch in Zeichen des Terrors. September 11, 2001, cut a deep dividing line in our history. Der 11. September war ein tiefgreifender Einschnitt in unsere Geschichte. Genauso groß und tief wie Pearl Harbor oder die Blockade Berlins. Es gibt keine wirkliche Sicherheit in einer Welt des Terrorismus, weder für meine Nation noch für irgendeine andere. Die Botschaft des Präsidenten ist klar. Der internationale Terror macht vor keiner Grenze Halt. Alle Länder sind bedroht. Nur in einer gemeinsamen Anstrengung kann er besiegt werden. Wenn wir die Bedrohung nicht ernst nehmen, sind Millionen Menschen in Gefahr. Wir setzen dabei nicht nur auf das Militär. Wir trocknen die Finanzströme der Terroristen aus, erhöhen den diplomatischen Druck. Amerika wird sich in jeder Phase mit den Verbündeten absprechen. Aber damit keine Zweifel aufkommen, wir müssen diese Verschwörung gegen die Freiheit und gegen unser Leben zunichte machen. And we must confront this conspiracy against our liberty and against our lives. Ohne das Regime im Irak direkt anzusprechen, George Bush macht klar, ein Zögern, gegen verbrecherische Staaten konsequent vorzugehen, kann sich die Staatengemeinschaft nicht lasten. Those who seek missiles and terrible weapons. Die Staaten, die nach tödlichen Raketen und Waffen streben, kennen auch die Landkarte der Europäer. Diese Bedrohung können wir nicht ignorieren. Unbeugsam und konsequent werden wir die Feinde der Freiheit auslöschen. We will defeat the enemies of freedom. Dann ein klares Bekenntnis zum westlichen Bündnis, zur NATO. Für Bush gibt es dazu keine politische und militärische Alternative, auch nicht zur Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz. Americans do not see the rise of a rival. Die USA sehen darin keine neuen Rivalen, sondern das Ende aller Feindschaften. Wir schätzen den Erfolg unserer Partner, schätzen deren Fortschritte. Wir befürworten die Osterweiterung der Allianz, wollen die neuen osteuropäischen Länder integrieren. Nun müssen wir entschieden agieren. Amerika unterstützt alle demokratischen Staaten in Europa, die in gemeinsamer Verantwortung Teil der NATO werden wollen. Alle demokratischen Staaten Europas. Dazu gehört für den amerikanischen Präsidenten auch ein neues Verhältnis zu Russland. Viel Lob für die Reformschritte Moskaus, auch für die Bereitschaft, das Arsenal von Atomwaffen um 2/3 zu reduzieren. Russland ist auf dem Weg in die Freiheit. Mehr Freiheit in der Politik, mehr Freiheit in der Wirtschaft. Ein Russland in Frieden mit seinen Nachbarn, mit den Rechten der Minderheiten, ist willkommen in Europa. Abschließend noch einmal Kopfschütteln bei George Bush über die Kritik an der zunehmenden Entfremdung zwischen den USA und Europa. Davon kann keine Rede sein, ist er überzeugt. Aufgrund unserer gemeinsamen Verantwortung erscheinen die Meinungsverschiedenheiten als so gering. Und die, die unsere Differenzen übertreiben, haben ein zu vereinfachtes Bild von unserer Partnerschaft. Der letzte Satz seiner Rede: Wir bauen das Haus der Freiheit für unsere Zeit, für alle Zeiten. We are building that house of freedom for our time and for all time. May God bless. Bushs Rede zusammengefasst von Dirk Müller. Nach Auffassung des Bundeskanzlers hat Bush Vorurteile gegen die amerikanische Politik beseitigt. SPD-Fraktionschef Peter Strzok fühlt sich durch Bushs Äußerungen zumindest beruhigt. Von der Pressekonferenz Gerhard Schröders und des amerikanischen Gastes meldet sich Annette Riedel. Der Morgen begann für den US-Präsidenten im Schloss Bellevue, wo er begleitet von Gattin und Tochter von Bundespräsident Rau mit militärischen Ehren empfangen wurde. Dann, mit 50 Minuten länger als geplant, ein Gespräch zwischen den Präsidenten, in dem Bush auf die veränderte politische Großwetterlage einging. Heute bestehe nicht mehr die Gefahr, dass russische Panzer nach Deutschland rollten. Herausforderungen seien nun Terrorismus, Armut und Korruption. Rau hob seinerseits ausdrücklich die neue Rolle Deutschlands in der Welt hervor. Vor 10 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass deutsche Soldaten auf dem Balkan und in Afghanistan stationiert sein würden, so Rau. Vom Schloss Bellevue ging es ohne Pause ins Kanzleramt zur erneuten Begegnung mit Bundeskanzler Schröder, diesmal mit Außenministern und Beratern. Uneingeschränkte gegenseitige Wertschätzung habe man, fast uneingeschränkte Übereinstimmung bei allen Themen und unendlich viele Gemeinsamkeiten. Das war der Tenor dessen, was US-Präsident Bush und Bundeskanzler Schröder zu ihren Gesprächen vor der Presse im Garten des Kanzleramtes sagten. Deutschland sei ein unglaublich wichtiger Verbündeter, dessen Freundschaft man schätze. Man habe viele gemeinsame Werte, wie zum Beispiel die verpflichtende Sorge um Menschlichkeit und Frieden. Übereinstimmung beim Thema Nahe Osten. Ziel müsse ein friedliches Nebeneinander Israels und eines palästinensischen Staates sein. Das ist gemeinsame Überzeugung, dass Israel ein unbestreitbares und von niemandem in Frage zu stellendes Recht hat, in gesicherten Grenzen, anerkannt auch von allen seinen Nachbarn, zu leben. Dass auf der anderen Seite am Ende des Prozesses sicher ein eigenständiger palästinensischer Staat stehen wird. Und wir stimmen auch darin überein, dass es Sache der internationalen Gemeinschaft ist, diesen Prozess nach Kräften zu fördern. Übereinstimmung bei der Rolle, die der internationalen Schutztruppe in Afghanistan weiterhin zukomme, um den Wiederaufbau des Landes zu ermöglichen. Übereinstimmung auch bei der Bedrohung, die vom irakischen Diktator Saddam Hussein ausgehe. Der zunächst diplomatische Druck auf ihn müsse erhöht werden, damit er wieder internationale Inspektoren ins Land lasse, die zu überprüfen hätten, ob Irak an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen arbeite. Wir haben natürlich dann auch darüber gesprochen, was weiter geschehen soll oder kann. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Präsident über alle möglichen Optionen nachdenkt, aber dass entgegen dem, was gelegentlich gemutmaßt wird, es keine konkreten Pläne für eine militärische Aktion gegen den Irak gibt. Und deswegen gibt es auch keinen Grund für mich, darüber zu spekulieren, was geschehen würde, wenn. Konsultationen vor der Umsetzung eines möglichen US-Planes zum militärischen Eingreifen in Irak seien der Bundesregierung zugesichert worden. Bush reagierte spürbar engagiert auf die Frage des Umgangs mit Irak. Hussein sei eine Bedrohung für sein eigenes Volk, für Deutschland, für die gesamte zivilisierte Welt. Man müsse sich der Bedrohung mit allen Mitteln stellen. Sie werde nicht von alleine verschwinden. Er habe aber Kanzler Schröder wahrheitsgemäß gesagt, dass er noch keine Kriegspläne auf dem Schreibtisch habe. Bush würdigte die Rolle, die die Deutschen beim internationalen Kampf gegen den Terrorismus gespielt haben und spielen, zumal er sich im Klaren sei, wie schwer sie sich aus historischen Gründen gerade mit der Übernahme militärischer Aufgaben getan hätten. Und dann betonte er, nicht zuletzt wohl mit Blick auf die Kritik am amerikanischen Antiterrorkampf, die Bedeutung auch der nicht-militärischen Anstrengungen in diesem Rahmen. Damit es Terroristen weniger leicht hätten, Anhänger zu rekrutieren, sei die Entwicklungsmöglichkeit von Menschen zu unterstützen, ihnen zu guter Gesundheit zu verhelfen, zu einer guten Bildung und zu Prosperität. Sollten die Gespräche auch strittige Fragen umfasst haben, wie die Handelspolitik, Klimaschutz, der Internationale Strafgerichtshof, so war darüber zumindest auf der Pressekonferenz nichts zu hören. Annette Riedel von der Pressekonferenz Schröders und Bushs. Die Journalisten ersetzten das Volk, das Bush nicht zu sehen bekam. Es herrschte höchste Sicherheitsstufe, das Regierungsviertel glich einer Festung. Nicht jeder fand daran Gefallen. Miriam Rossius über einen Präsidenten im Gehäuse. George Bush in Berlin und Sicherheitsstufe 1 im Regierungsbezirk. Während der Präsident am Vormittag vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt wurde, hatte unter den Linden die Feuerwehr Mühe, sich ihren Weg zu bahnen. An den weiträumigen Straßenabsperrungen und Polizeikontrollen staute sich der Verkehr. Lange Schlangen, Ausweiskontrollen, Touristen blieben heute außen vor. Beschwerden aber gab es kaum, meinten Beamte aus Wuppertal, die hier im Einsatz waren. Ja, bis auf die üblichen Unmutsäußerungen, dass man jetzt zum dritten Mal oder vierten Mal kontrolliert wird, eigentlich nicht. Ich denke, man kommt auch drauf an, wie freundlich wir so sind. Die Leute sind freundlich zu uns, das hat alles prima geklappt bis jetzt. Demonstranten sind die Wuppertaler Einsatzkräfte nicht begegnet. Dem Präsidenten allerdings auch nicht. Wenn man schon hier ist und hätte ich ihn schon ganz gerne mal gesehen, vielleicht auch mal gesprochen. Dennoch war der Aufenthalt in Berlin für einige Polizisten schon etwas Besonderes. Interessant ist natürlich von den Sicherheitsmaßnahmen und den polizeilichen Maßnahmen, das auch so mal mitzubekommen, wie man so einen Einsatz auffahren kann und wie plötzlich eine Straße unter den Linden so gesperrt ist, dass man hier also ohne Gefahr zu laufen, überfahren zu werden, auf der Straße stehen könnte. Ne? Auch wenn die Polizeibeamten den Unmut der Bevölkerung kaum zu spüren bekamen, viele Berliner und Touristen waren mitunter arg genervt von den strengen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, man kommt ja nirgendwo mehr hin. Es ist so gut wie alles abgesperrt. Man fühlt sich wie kaserniert hier mittlerweile. Wir sind hier in diesem Hotel unter den Linden für drei Tage hier, um auch im Grunde genommen das Reichstagsgebäude zu besichtigen. Und nun ist natürlich das meiste nicht möglich. Und natürlich machte man sich auch über das Finanzielle Gedanken. So mancher fragte sich, ob der Aufwand überhaupt gelohnt hat. 11.000 Polizisten, Gesamtkosten 15 Millionen Euro. Und das alles für den amerikanischen Präsidenten. 15. Um Gottes Willen. 15 Millionen Euro. Das könnte die Stadt Berlin bestimmt woanders für gebrauchen. Ja. Da ist doch so viel zu tun, ne? Berliner haben Geld, die können das bezahlen. Die wollten eine Hauptstadt werden. So ist es. Vor allem die Geschäftsleute rund um das Regierungsviertel sind froh, wenn bald wieder alles seinen gewohnten Gang geht. Mangels Kundschaft blieb heute gerade mal eine Handvoll Läden geöffnet. Wie ausgestorben wirkte der abgesperrte Bereich zwischen Friedrichstraße und Pariser Platz, während George W. Bush vor dem Bundestag seine Rede hielt. Inzwischen belebt sich die Gegend allmählich wieder. Polizei, Anlieger und Touristen atmen auf. Jetzt, da Air Force One wieder abgehoben hat. Inzwischen kann Berlin-Mitte entfestet werden. George Bush hat seinen Deutschlandbesuch beendet und ist in diesen Minuten in Moskau angekommen. Bereits in seiner Berliner Rede hatte er die guten Beziehungen zu Russland hervorgehoben. Es gebe keine Feindschaft zwischen Washington und Moskau mehr. Und möchte man hinzufügen, es wäre überraschend, fänden in Moskau wie in Berlin Demonstrationen gegen den Besuch statt. Sabine Adler in Moskau, wirklich keine Kritik am Bush-Besuch? Und was erwarten sich die Russen vom Besuch des Präsidenten? Also es ist schon ein bisschen unerwartet, dass es dann doch Kritik gab und sogar Demonstrationen gab im Vorfeld der Ankunft von George Bush. Es gab kleinere Demonstrationen in Moskau. Da gingen Kommunisten zum Beispiel auf die Straße vor die amerikanische Botschaft. Das war eine angekündigte und auch erwartete Demonstration, die nicht weiter für Aufsehen sorgte. Und es gab eine zusätzliche Demonstration von Globalisierungsgegnern, die ziemlich heftig mit Hakenkreuzen, auch mit Arabertüchern auf die Straße gegangen sind. Es war ein merkwürdiges Sammelsurium, was sich da versammelt hat. Und es gab zusätzlich eine Demonstration in St. Petersburg, wo ein amerikanischer Universitätslehrer angegriffen wurde und fast verprügelt worden ist, wenn die russische Polizei nicht eingegriffen hätte. Und was erwarten sich die Russen nun vom Bush-Besuch? Die Russen erwarten vom Bush-Besuch natürlich morgen die Unterzeichnung des Abrüstungsabkommens. Man ist sich mittlerweile darüber im Klaren, dass es wohl zum letzten Mal einen solchen Abrüstungsgipfel geben wird, wie er hier in Moskau noch einmal stattfindet. Denn es ist so, dass die mit dem Abbau und der Reduzierung der Atomsprengköpfe auf ungefähr 1.700 bis 2.200 Sprengköpfe doch ein großes Arsenal zumindest unter Verschluss kommt. Und man sich so weit geeinigt ist, dass sich eben überhaupt nicht mehr Feinde gegenüberstehen, sondern Freunde gegenüberstehen. Das heißt, wenn man morgen dieses Kapitel geschlossen hat, dann geht es hoffentlich weiter in Richtung auf eine freundschaftliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die mit Präsident Putin und nach dem 11. September eingeleitet wurde und wie die meisten politischen Beobachter erwarten, doch auch unumkehrbar ist. Bush sprach in der Berliner Rede auch im Hinblick auf Russland von dem Recht der Minderheiten. Wird Tschetschenien ein Thema sein? Tschetschenien wird dann ein Thema sicherlich sein, wenn der amerikanische Präsident es anspricht, wie wir vom Putin-Besuch in Deutschland wissen. Und auch in vielen, vielen anderen Gelegenheiten hat auch Putin überhaupt keine Probleme, darüber zu sprechen. Es ist für ihn keineswegs ein heikles Thema, sondern er geht damit sehr offensiv um. Das ist auch zu erwarten, wenn zum Beispiel die beiden Präsidenten am Samstag sich mit Studenten der Petersburger Universität treffen. Da kann es natürlich auch zu unangenehmeren Fragen kommen. Aber Putin ist der Meinung, dass der Kampf in Tschetschenien ein Kampf gegen den Terrorismus ist. Und man wird sehen, wie weit er darin von George Bush unterstützt wird. Die USA sind energieabhängig. Wenn es im Mittleren Osten brennt, sind sie gefährdet. Russland spielt deswegen eine wichtige Rolle, was die Energieleitung betrifft. Wie wird dort gesprochen werden? Man munkelt hier, dass es möglicherweise zu einer Vereinbarung oder doch zumindest zu einer Absichtserklärung kommen könnte, die da heißt, dass russische Öllieferungen nach Amerika stattfinden in größerem Umfang. Das wäre natürlich für die russische Ölwirtschaft ein großer Erfolg. Das ist genau das, was sie sich zum Beispiel auch in Europa gewünscht haben, also mehr auf die westlichen Märkte zu kommen. Man wird sehen, ob es zu diesem Abkommen tatsächlich morgen schon kommen kann. Es wird ein Treffen geben zwischen amerikanischen, russischen Wirtschaftsleuten, Wirtschaftsvertretern und den beiden Präsidenten. Sicherlich kommt auch dieses Thema zur Sprache. Danke, Sabine Adler in Moskau. Russland wird ebenso wie die USA daran interessiert sein, den Kaschmir-Konflikt zu entschärfen, denn Indien wie Pakistan sind atomar gerüstet. Wieder einmal sind es innenpolitische Gründe, die Sorge um den Machterhalt, die die Außenpolitik instrumentalisieren. Die Situation bleibt gefährlich. Klaus Belde. Indiens Premier Vajpayee ist unzufrieden mit Pakistans bisherigen Bemühungen, den Zustrom islamischer Untergrundkämpfer in den indischen Teil Kaschmirs zu stoppen. Pakistans Staatschef Musharraf hatte gestern versichert, sein Land werde nicht als Basis für Terrorismus dienen. Als er heute nach einer Reaktion auf Musharrafs Worte gefragt wurde, antwortete Vajpayee: "I'm disappointed. He repeated whatever he had said earlier." Ich bin enttäuscht. Er hat nur wiederholt, was er schon früher gesagt hat. Versprechungen wurden gemacht, aber sie wurden nicht eingehalten. Es geht nicht darum, etwas anzukündigen, sondern es auch zu tun. Den Worten müssen Taten folgen. Das ist bisher nicht geschehen. That has not happened. Der Premier äußerte sich nach einem Treffen mit Führern der indischen Sicherheitskräfte in Srinagar, der Sommerhauptstadt Kaschmirs. Auf weltweite Befürchtungen angesprochen, er könnte Pakistan den Krieg erklären, entgegnete Vajpayee: "A proxy war is already going on." Ein Stellvertreterkrieg ist bereits im Gang. Seit den letzten 12 Jahren gibt es grenzüberschreitenden Terrorismus und wir haben dagegen gekämpft. In einer Rede vor indischen Soldaten an der Grenze hatte Indiens Regierungschef gestern zu einer Entscheidungsschlacht aufgerufen. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass der 77-Jährige dabei weder von Krieg geredet noch Pakistan beim Namen genannt habe. Nach all den martialischen Worten legte Vajpayee heute zum Abschluss seines Besuchs das Schwergewicht auf die wirtschaftliche Förderung Kaschmirs und die für den Herbst geplanten Wahlen. Bei seinen politischen Gesprächen hatte der Premier die Vertreter separatistischer Parteien allerdings sorgfältig ausgespart. Indien und Pakistan beschuldigen sich gegenseitig für die seit einer Woche andauernden Artilleriegefechte entlang der Grenze in Kaschmir verantwortlich zu sein. Die pakistanischen Truppen haben nach indischen Angaben ihren Beschuss verstärkt. In mehreren Dörfern nahe der Demarkationslinie seien mehr als 70 Häuser zerstört worden. Das Fernsehen zeigte Bilder ausgedehnter Schäden. Bis zu 20.000 Menschen seien inzwischen im Grenzgebiet auf der Flucht, hieß es. Pakistanischen Angaben zufolge sind bisher 25 Zivilisten und Soldaten ums Leben gekommen. Etwa 150 Menschen wurden verletzt. General Musharraf hat unterdessen angekündigt, dass er nach den für Oktober angesetzten Wahlen auf einen Teil seiner Macht verzichten könnte. "Ich möchte jetzt Macht abgeben", zitierte ihn heute die pakistanische Zeitung Dawn. "Ich wünsche, dass es einen gewählten Premierminister gibt, der die wichtigen Entscheidungen trifft, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden müssen." Indien setzte auch heute seine Bemühungen fort, die USA und Europa zu stärkerem Druck auf Pakistan zu veranlassen. In Neu-Delhi wurde der britische Stabschef Admiral Boyle eingehend über die Infiltration von Untergrundkämpfern aus Pakistan in den indischen Teil Kaschmirs informiert. Es wird offenbar erwartet, dass Boyle dies direkt an amerikanische Stellen weiterleitet. EU-Außenkommissar Patton ist bereits in der Region unterwegs. In der kommenden Woche soll ihm der britische Außenminister Straw folgen und Anfang Juni wird US-Vizeaußenminister Armitage erwartet. Klaus Bälde zum Kaschmir-Konflikt, zur Kriegsgefahr zwischen Indien und Pakistan, die beide bekanntlich atomar gerüstet